Was bedeutet Knowledge Media Design? Knowledge Media Design hat sich entwickelt aus vielfältigen Ansätzen, die sich beschäftigen mit Computer und Kognition. Wie kann ich lernen mit Computern? Wie können mir Computer helfen, komplexe Dinge besser zu verstehen, schneller, tiefer Dinge zu ergründen? Da gibt es die verschiedensten Ansätze aus der Pädagogik, aus den Kognitionswissenschaften, aus vielen beteiligten Fachdisziplinen. Und Knowledge Media Design versucht das unter einer gestalterischen Perspektive zusammenzuführen. Ja, das ist jetzt eine der Forschungsfragen. Aber erstmal muss man ja konstatieren, dass das alte System sozusagen an die Grenzen kommt. Wenn man sagt, wie kann der jetzt der Wissenschaftler sich auf Gestaltung beziehen, muss man erstmal sagen, also er hat einen Bedarf, ein Leiden. Ja? Kommt sozusagen mit einem klaren Symptom, wo man sagt, da und da funktioniert das System nicht mehr, wie es vorher war. Sie das das müssen wir jetzt erst noch zu Ende führen. In den Informationswissenschaften, die haben sich ja aus den Bibliothekswissenschaften historisch rausentwickelt, weil man erkannt hat, Informationen als Ressource behandeln zu wollen mit wissenschaftlichen Mitteln. Und die sagen uns jetzt, dass ihr alter Ansatz, nämlich die Informationen nur zugänglich halten zu wollen, sie also so mit Metadaten zu beschreiben, dass sie zugänglich wird, sei es in analogen oder digitalen Systemen, nicht mehr ausreicht, sondern wir müssen jetzt umschalten tatsächlich auf Kommunikation. Dass man nämlich sagt, das Entscheidende, was in Wissenschaften passiert, ist das soziale Wissen, die sogenannte Scientific Community. Das ist eigentlich das Entscheidende, wo auch viel informelles Wissen dabei ist. Und dieses abzubilden wird jetzt zur neuen Herausforderung, sagt uns die Informationswissenschaft. Und da sind wir natürlich gefordert. Was bedeutet Information? Information ist weder Materie noch Energie. Ja, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Nach Batesons paradoxer Definition. Wir sind ja immer gut dran, wenn wir Paradoxa finden. Das kennen wir überall da, wo es sozusagen dem alten Schema von Problem und Lösung nicht mehr aufgeht, wird es für uns interessant. Und da sind mehrwertige Logiken im Spiel. Und das ist ein Feld, auf dem die Gestaltung ihre Fähigkeiten ausspielen kann. Wenn man das jetzt auf Information überträgt, könnte man sagen, bei einem Anstieg von Informationen, ja, der nicht mehr überschaubar ist, nimmt auch Rauschen zu. So, wie kann man jetzt dieses Rauschen zum Beispiel im Design einrechnen, kommunikativ? Ja, also der alte Informationsbegriff und dieses Shannon'sche Kommunikationsmodell, der kann das nicht mehr erklären, hat ja für uns da gar nicht mehr die Relevanz, aus den besprochenen Gründen, weil wir eben uns jetzt von diesem Informationsparadigma abwenden und hin zu einem Kommunikationsparadigma. Und da ist viel mehr entscheidend der Unterschied zum Beispiel zwischen Kommunikation und Bewusstsein. Genau, das ist eine Frage der Beobachtung natürlich. Wo soll man anfangen, dieses zu beobachten? Das ist bei Becker ganz gut beschrieben. Wir kommen sofort an den Punkt, wo wir immer so einen infiniten Regress haben. Wenn wir sagen, wir setzen irgendwas voraus, müssen wir schon Unterschiede haben und können nicht mehr erklären, wo kommt der Unterschied dann her. Und die Kommunikation, wissen wir, schließt nur an Kommunikation an. Ich weiß nicht, was Sie wissen und Sie wissen nicht, was ich weiß zum Beispiel. Und wir werden es auch nie erfahren. Wir können bloß jetzt davon ausgehen, in der Situation hier, erstmal, dass das, was wir miteinander machen, Kommunikation sein soll. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß und können wir aus dem Umweltwissen ableiten. Dann können wir davon ausgehen, dass das, was jeder für sich formuliert, etwas mit dem jeweiligen Bewusstsein zu tun hat. Wir wissen aber nicht wie. Wir wissen also nicht, welcher Ausschnitt des umfassenden Bewusstseins überhaupt jetzt hier schmal versprachlicht werden kann. Es gibt also eine Unschärferelation. Was meinen Sie mit Unschärferelation? Ich meine, da man ja nicht weiß, was der andere denkt, was in einem anderen intrapsychisch sozusagen vorgeht, kommt es zu einer Unschärfe, weil ich versuche, Ihnen zu erklären, was ich denke und Sie mir. Und ich vollziehe aber eine Übersetzungsleistung in der Sprache, also eine Transferleistung. Ja, also ich versuche, in Sprache meine Gedanken einzukleiden. Eine Übersetzungsleistung würde doch voraussetzen, dass es sozusagen einen originären Bewusstseinsinhalt gäbe, wenn man ihn nur beobachten könnte. Und eine ideale Übersetzungsleistung würde 100% transparent machen. Wahrscheinlich ist es doch umgekehrt, dass nämlich die Sprache den Bewusstseinsinhalt mit erzeugt. Ja, das ist eigentlich sprachphilosophisch klar. Und insofern ist es für uns wichtig, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Erweiterung des sprachlichen Materials. Wir haben also nicht mehr nur die natürliche Sprache und die Schriftsprache, die diese abbildet, sondern wir haben operative Sprachen, deren Adressat kein Mensch, sondern eine Maschine ist. Und wir haben Bildsprachen und darüber hinaus weitere Möglichkeiten, zum Beispiel der bewegten Bilder, die uns also ein neues Artikulationsfeld aufspannen, was mit an der Erstellung unserer Bewusstseinsinhalte arbeitet. Und insofern ist überhaupt berechtigt, dieses als Schwellensituation zu kennzeichnen. Sonst wäre es relativ trivial, wenn wir immer bloß einen bestimmten Bewusstseinsinhalt übersetzen würden in verschiedene Artikulationsformen. Entscheidend ist, dass die zurückwirken. Was wäre die Börse im Internet, die sich hochschaukelt? Ja, das wären auch Effekte, die kennen wir zum Beispiel aus der Chaosforschung, wo Attraktoren entstehen, wo also ein ungeordnetes Verhalten zunächst da ist, aber durch bestimmte Eingaben dann doch Muster entstehen, die natürlich auch den Charakter von Kollabieren annehmen können. Bloß im Internet müssen wir natürlich unterscheiden. Medien sind ja unbeobachtbar, wie wir wissen. Und jeder wird mit dem Wort Internet was anderes verbinden. Man kann sich die physischen Grundlagen vorstellen, auf denen das funktioniert. Man kann sich die Konventionen und technischen Standards vorstellen. Zum Beispiel. Eben, es gibt verschiedene Layer. Aber was sollte an der Kommunikation kollabieren? Da könnte man sich eigentlich nur vorstellen, dass die Kommunikation abbricht. Obwohl alle Rechner noch laufen. Ja, weil sich alle abwenden und keiner mehr das benutzt zum Beispiel. Das ist theoretisch denkbar, aber hat jetzt für uns im Hinblick auf Cognitive Design oder Knowledge Media Design weiter keine Auswirkung, weil wir ja immer davon ausgehen, dass wir einen Adressaten haben. Gestaltung findet nicht statt für sich selbst, sondern immer im Hinblick auf andere. Und solange die da sind, wird es auch die Notwendigkeit des Gestalters geben. Alexander Kluge und Dirk Becker vom Nutzen ungelöster Probleme. Da heißt es, ein Konzern, eine Ehe, eine Schlacht oder eine Wahrnehmung sind nur möglich, weil sie immer wieder vom Neuen versuchen, Probleme zu lösen, die nicht zu lösen sind. Welche Rolle spielt das im Design? Ja, Design löst gar keine Probleme. Das Entscheidende ist ja, dass wir aus diesem Antagonismus Lösung und Problem herausfallen. Wir sind also mutig dabei anzuerkennen, dass unsere Ausgangslage paradox ist. Also das Bild dazu, das Möbiusband, endlos verschlungene Band, was an sich selber anschließt. Und da ist nichts zu lösen, sondern wir können das nur entfalten. Ja, Paradoxa kann man entfalten. Wenn man aber an diesem Band zum Beispiel entlang schneidet, ja, einmal rum, was passiert dann? Dann geht es wieder nach außen oder nach innen. Ja, es ist schon eine gute Herausforderung an die Vorstellungskraft. Manche sagen, es gibt dann zwei Bänder, die ineinander hängen. Aber was insgesamt passiert, man hat genau das Gleiche. Das Band ist bloß dünner, es ist doppelt so lang und es ist zweimal gedreht. Das heißt, es bleibt ein Paradoxon, aber es wird verschoben. Und wir nehmen an, das ist spekulativ, dass diese Operation, die wir über die Paradoxa ausführen, einen informationellen Mehrwert hat, der in pragmatischen Kontexten, wo zum Beispiel Komplexitätsreduktion gefordert ist, dem Adressaten, dem Nutzer, dem Kunden helfen kann. Könnten Sie das mal an einem Beispiel klar machen? Ein Ingenieur, ein kreativer Ingenieur? Ein gutes Beispiel Ingenieur, ist vielleicht das Architekturbüro Foster, Sir Norman Foster, wenn er eine Brücke entwirft. Dann kann man immer sagen, ja, da ist ja fast alles Statik und fast alles funktional. Da gibt es kaum Spielraum für Deko und Fassaden oder sonst irgendwas. Trotzdem gibt es da sehr viel mehr als eine Möglichkeit. Am Ende sagen alle, ja, nur so kann es gehen. Ja, aber dass eben die Ingenieursleistung selber auch ästhetisch befriedigend ist, liegt ja daran, dass sie eine gewisse Notwendigkeit behaupten kann. Ja, und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als das jetzt in der postmodernen Architektur gemacht würde, wo man sehr viel mehr Wert darauf legt, dass sich jemand zum Ausdruck bringt und eine Handschrift entwickelt und so weiter, Signature-Architektur betreibt, sondern es geht hier darum, hinter den Mitteln, hinter den Zwecken zurückzutreten und gleichzeitig aber der Vielfalt möglicher Lösungen mit Intuition, Kreativität zu begegnen. Jetzt kommt ein Architekt, ein Designer und ein Techniker zusammen und sie sollen ein Projekt realisieren. Das Mögliche passieren, genauso, es müssen noch nicht mal die Berufe sein. Also gutes Beispiel für Kreativteams ist ja ein zufällig zusammengewürfeltes Team. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wollen über die Straße gehen, auf der anderen Seite stehen auch noch Leute bei Rot, einfach die Gruppe, die da zufällig steht. Also Sie kommen, ein Fahrstuhl kommt hoch, die Tür geht auf, die Leute, die im Fahrstuhl stehen, versuchen Sie mit denen ein Projekt zu machen. Dann haben Sie vielleicht eine Hausfrau dabei und eine Schülerin und einen Mathematikprofessor und einen U-Bahn-Fahrer. Und Sie hätten auch keine schlechteren Möglichkeiten. Also Sie kommen in ein Gebäude rein und steigen in einem Aufzug ein und lernen dort verschiedene Personen kennen aus verschiedenen Berufssparten und aus dieser Konstellation im Fahrstuhl heraus. Der Designer wäre dann derjenige, der entwickelt sich ein Projekt. Klassischerweise in der moderierenden Rolle dabei wäre, der genau gucken würde, was hat jeder Einzelne für eine Kompetenz, wie kann ich die artikulieren und aufs Projekt orientieren. Und dann muss ich eine kommunikative Plattform anbieten. Das kann oft das Zeichnen sein, viel besser als das Begriffliche austauschen. Das können heute natürlich auch Medien sein. Das kann auch das Ausagieren sein, also eine viel performantere Qualität. Da gibt es verschiedene methodische Mittel, wie ich solch ein Kompetenzteam anzapfen kann. Bildende Wissenschaft ist gebildet vom Begriff her analog zur bildenden Kunst. Meines Wissens von Barth von Bock das erste Mal eingeführt. Es geht darum, dass wir heute feststellen, Bilder haben eine große Rolle in allen möglichen Bereichen, die früher auch zum Teil exklusiv der Wissenschaft zugeordnet waren, wie in der Medizin, wie in den Ingenieurswissenschaften. Und der kompetente Umgang allerdings mit diesen Bildern, sowohl in der Interpretation als auch in der Generierung, ist häufig nicht auf dem Niveau ihrer Wirkungsmächtigkeit. Das ist also eine gewisse Diskrepanz. Und vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob nicht die professionell mit Bildern umgehenden seit über 500 Jahren, nämlich meistens die Künstler, nicht was Sinnvolles einbringen könnten in das, was wir jetzt Imaging Sciences nennen oder was hier als Bildwissenschaft bekannt. Wie lernen Wissenschaftler in Bildern zu denken? Denkt der Mensch nicht sowieso schon per se in Bildern? Ich glaube auch. Das ist einfach ein methodischer Blindspot, den man nicht jetzt zusätzlich auf die Wissenschaften draufkleben muss, indem man sagt, ihr müsst jetzt auch euch stärker um Bilder kümmern. In Vorstellungsbildern ist das ja längst auch überliefert, zum Teil allerdings durch Verfahren, die eben wissenschaftlich nicht hart validiert werden konnten. Ein berühmtes Beispiel ist der Benzolring von Kekulé, also dem Chemiker, dem also die Konstellation der Kohlenstoffatome angeblich im Traum erschienen ist, dass sie nämlich einen Kreis bilden. Ja, also das ist natürlich anschauliches Denken, ja, nach Arnheim, ja, also wirklich vielfach belegt, bloß meistens in den Legitimationsdiskursen, die für das Wissenschaftssystem notwendig sind, nicht einzubringen, weil man eben praktisch Introspektion zulassen müsste. Ja, also insofern ist die Erzählung, die Wissenschaft liefert und meistens ex post Erklärungsmodelle für ein dann notwendiges Ergebnis liefert, zu unterscheiden von dem, was tatsächlich Genese von Erkenntnis ist. Ja, wenn man da dichter rankommt, wird man die gestalterischen Anteile, die längst wirksam sind, erkennen. Und die Wissenschaften müssen eigentlich nichts anderes tun, als sich methodisch diesem immer schon vorhandenen Potenzial zu öffnen und es auch stärker zuzulassen. Karl May. Ja. Was verbinden Sie mit Karl May? Ich frage mich, wie jemand völlig trivialisiert etwas beschreiben kann, was er nie gesehen hat. Ist nicht der Wissenschaftler, wenn er zum Beispiel Populärwissenschaftler ist, jemand, der etwas beschreibt, was er noch nicht gesehen hat unter Umständen? Ja, ich kann mir gut vorstellen, es gibt natürlich die bekannten Fake-Wissenschaftler, die großen Skandale, die ja dann auch immer wieder erschüttern. Haben Sie ein gutes Beispiel für so einen Fake? Ja, weil Legitimations Verfahren unterlaufen werden. Es gab deutsche Physiker, die mit manipulierten Bildern Beweisreihen gefaked haben. Das sind dann große Skandale, wenn das schon veröffentlicht ist in sanktionierten Zeitschriften. Dann hat offensichtlich irgendeine Kontrollinstanz versagt. Und das ist natürlich für das Wissenschaftssystem skandalös. Und es wird aber immer in der Rhetorik, wie das dann behandelt wird, als Versagen Einzelner dargestellt. Also es geht nicht darum, die Struktur selber zu kritisieren oder zu hinterfragen, sondern es wird einfach mit einer gewissen statistischen Versagensquote belegt. Viel interessanter wäre jetzt aber umgekehrt mal zu fragen, wie es zum Beispiel in der Schule oder auch bei Studierenden, wenn also die berühmten Hausarbeiten aus dem Internet zusammengesampelt werden, auch gefragt wird. Da ist es nämlich nicht das Versagen Einzelner, sondern da wird sehr wohl das Verfahren hinterfragt. Und da würde man zu ganz anderen Ergebnissen kommen, dass zum Beispiel Wissenschaften schon immer versucht haben, nicht nur Ergebnisse als Formel oder Erfindung zu liefern, sondern auch Erzählungen dazu, Kontexte, die oft narrativ sind, erfunden sind, um auf die Frage zu kommen. Und das kann natürlich unter Karl-May-Gesichtspunkten wahrscheinlich sehr vielen Autoren nachgewiesen werden. Rheinberger in Berlin macht ja solche Forschung. Da muss man allerdings empirisch eine Stufe tiefer gehen und tatsächlich Labortagebücher und private Aufzeichnungen und so weiter heranziehen, um solche dann sehr verschlungenen Wissensgenesen auch belegen zu können. Spielt Science Fiction eine Rolle für Sie? Science Fiction spielt eine Rolle insofern, weil es die Vorstellungskraft anregt und einfach einen Möglichkeitsraum erzeugt, der ergebnisoffen ist. Das heißt, es gibt keine Limitationen in irgendeiner Weise. Man merkt dann bloß oft, dass es natürlich viel schlechte Science-Fiction gibt, weil einfach die Vorstellungskraft offensichtlich nicht ausreicht. Bloß interessant ist, dass natürlich manche großen Autoren wie Herbert W. Franke oder Gotthard Günther oder Hermann Maurer auch in Graz für... Das ist mir nicht bekannt, es kann sein, er war ein guter Skifahrer, vielleicht hätte er sich nicht aufs Motorrad setzen sollen. Ja, aber da geht es darum, dass Leute sich eben in ihrer Fantastik, in ihrer Vorstellungskraft nicht haben kanalisieren lassen, dass sie entweder nur Science-Fiction und Literatur schreiben oder nur Wissenschaft treiben, sondern das ist ein ungeteiltes Vermögen, ja, sich etwas vorstellen zu können. Und das kann in den Wissenschaften wirksam werden, das kann in den bildenden Wissenschaften, das kann in der Gestaltung oder auch in der Literatur wirksam werden. Also inwiefern spielen auch die Vokabel, die Sprache der Wissenschaft eine Rolle, um Visionen zu schaffen, vielleicht auch im Knowledge Media Design? Mhm. Weil am Anfang war die Vision, sagt man ja. Mhm. Ja, Wissenschaft ist ja im Wesentlichen Sprache. Ohne Sprache ist es wahrscheinlich nicht denkbar. Bei Luhmann heißt es, ohne Sprache kann man nicht denken. Nur, wir haben ja schon gesagt, meistens ist es die natürliche Sprache, die gemeint ist. Und wir haben heute wirkungsmächtigere Sprachen in beide Richtungen, der Anschauung und des Kalküls. Die Bilder, die Bewegtbilder. Ja, das wäre in die Richtung Anschauung, ja. Aber wir haben auch wirkungsmächtigere Sprachen in Richtung operative Sprachen und Kalkül. Und die Mathematik als Parallelpoesie, oder? Ja, beziehungsweise umgekehrt. Ich denke es gerne umgekehrt, dass wir sagen, ne, das taucht bei Kittler auch oft auf mit dem Beispiel des Fraktals. Ich kann das Fraktal vollständig behandeln, indem ich die Formel anschreibe. Und das sind, ich glaube, 6 Ausdrücke und ein Gleichheitszeichen. Und damit ist zum Fraktal eigentlich alles gesagt. Ich kann das natürlich auch laufen lassen. Ich kann sagen, ich gebe das in den Computer ein. Und dann kriege ich die berühmte Anschauungsebene der Apfelmännchen der Selbstähnlichkeit. Und Mandelbrot selber, der ja genau dieses getan hat, sagt auf die Frage, was wüssten wir über Fraktale ohne Computer? Nothing. Und die Frage, wer Zugang zur Information hat, erstmal allgemein gehalten. Was stellen Sie sich darunter vor, unter diesem Satz? Wer hat Zugang zur Information? Die Standardbehauptung wäre wahrscheinlich, jeder hat heute mehr Zugang zur Information als jeder Mensch je zuvor. Vermutlich ist... Gilt das für alle Gesellschaften gleichermaßen? Nein, auf dem globalen Maßstab muss man natürlich die Unterschiede machen, ist ja klar. Wir wissen, wo die weißen Flecken sind auf dieser Landkarte. Wir wissen aber genauso, was die Emergent Markets sind, die BRIC-Region, also Brasilien, Russland, Indien und China. Die Informationen allgemein, rein quantitativ zu fassen, würde ja wahrscheinlich gar keinem helfen. Wenn wir sagen, die westeuropäischen und japanischen und amerikanischen Gesellschaften sind überinformiert, ist das ja geradezu ein Krankheitssymptom, dass man sagt, man kommt nicht mehr zum Wesentlichen, während AIDS als der Rest Informationsvirus. Der Welt unterinformiert ist. Wie bitte? AIDS als Informationsvirus. Naja, AIDS ist... Die Krankheit, das Bild der Krankheit übertragen auf einen Menschen, der überinformiert ist, im Spätstadium von AIDS. Ja, AIDS ist ja eine Immunschwächekrankheit. Das heißt also, da haben gewisse Abwehrmechanismen versagt. Ich kann mir vorstellen, es gibt Informationen. Es gibt also jetzt Informationen, Codes. Es gibt Codes, die dem etwas entgegensetzen können. Genauso wie die Krankheit bis zu einer gewissen Grenze bekämpft werden kann. Man muss eigentlich bloß die Finger davon lassen. Das braucht man keinen großen Code. Das kommt schon bei Michel Serre vor. Der subversivste Akt heute wäre, kein Radio zu hören, kein Fernsehen zu besitzen, die Zeitung nicht aufzuschlagen. Der Steinzeitmensch. Dann, na, muss man gar nicht. Ich kann ja einfach Oder der Einsiedler. als mit meinem natürlichen Sensorium ausgestattet durch die Welt gehen. Und ich würde vermutlich auf sehr viele andere Ideen kommen. Vielleicht Dinge, die viel authentischer sind. Könnten Sie sich das vorstellen, zu tun? Das kann ich mir schon von meinem Beruf her nicht vorstellen, aber das kann ich mir vorstellen natürlich in einem anderen Leben. Ich wäre dann ein anderer. Ja, da kann ich nur mit Kurt Schwitters antworten, der wie ich aus Hannover kommt, auf dessen Grabstein steht, man kann ja nie wissen.